Der Saxophonist Charlie Mariano, sollte man ihn mit wenigen Worten beschreiben, dann wären es diese: Güte, Bescheidenheit, Gelassenheit und Teilnahme. Der altersweise Jazzmusiker strahlte innere Ruhe aus und Hingabe an den Prozess des Lebens. So hat er wohl auch nicht gegen den Krebs angekämpft, sondern ihn eher beiläufig abschütteln wollen. Als er dann Freunden kurz vor Pfingsten mitteilte, nicht mehr spielen zu wollen, war absehbar, dass es zu Ende geht, weil ihm das fehlen würde, was ihn ausmachte. Charlie Marianos Spiel, sein Ton auf dem Altsaxophon, war Ausdruck seiner Seele. Unter dem Eindruck von Johnny Hodges und Charlie Parker hat er sich bereits als Heranwachsender für den Jazz begeistert und er hat diese Musik gelebt, bis ins hohe Alter hinein. When you're young, you make a decision like to be a musician, let's say. Okay, or whatever. I mean, but then, like, the more you get into it, you realize that. Wenn man jung ist, entscheidet man sich für die Musik oder für was auch immer und erst allmählich merkt man, dass das keine leichte Geschichte ist, dass man sich damit abrackern muss und dass das schließlich das eigene Leben bestimmt. Musik ist mein Leben, ich könnte und möchte nichts anderes tun und die Musik spannt sich schließlich über alle Stunden des Tages. I mean, I wouldn't want to do anything else. So. And it occupies like all the hours of a day for me. Es war der Bandleader Charles Mingus, der Charlie Marianos Ton auf dem Altsaxophon als Tears of Sound, als Klang aus Tränen bezeichnete, tief emotional und mit einer Neigung zum Melos, die ihm wohl seine Vorfahren, italienische Einwanderer, die in Boston sesshaft wurden, mit auf den Weg gegeben haben. Charlie Mariano erwies sich als ein Weltenwanderer, als ein Kosmopolit im Reich der Klänge. Als 18-Jähriger startete er seine Laufbahn in den USA im Spiel mit Bebop Peron wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie. Über verschlungene Wege, die ihn nach Indonesien und nach Südindien führten, kam er Anfang der 70er Jahre nach Europa. Eine gänzlich neue Karriere mit einer für einen Jazzmusiker außergewöhnlichen Popularität bei einem für ihn neuen Publikum. In America, like the musicians, most of the musicians, they don't know what I'm doing today. They know me from the 50s and the 60s, you know. Die meisten Musiker in Amerika wissen gar nicht, was ich heute mache. Sie kennen mich von den 50er und 60er Jahren. Hier in Europa ist es genau umgekehrt. Hier weiß man, womit ich mich in den letzten 10, 20 Jahren beschäftigt habe, aber kaum etwas von der Zeit davor. It's okay, it doesn't matter. Zu den Konstanten im Schaffen von Charlie Mariano zählte der Drang nach Entwicklung und Veränderung. Dabei hat er stilistische Grenzen zwischen Jazz und Rockmusik überschritten und in der Zusammenarbeit mit indischen, arabischen und lateinamerikanischen Musikern Bande zwischen den Kulturen geknüpft. Charlie Mariano spielte Weltmusik, bevor der Begriff überhaupt in Umlauf kam. Mit der ihm eigenen Bescheidenheit schaute der Wegbereiter im Alter dankbar auf sein eigenes Leben zurück. Yeah, all accidental. Alles nur Zufall, die Dinge haben sich ereignet, ich habe gar nichts erfunden, ich bin nur zur rechten Zeit da gewesen. You know, I was just there at the right time.